zum Tag der Jugend gab der russische Verlag Print Polygraph das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un, mögen Jugendliche zu avantgardistischen Kämpfen werden, die dem Songun revolutionären Werk der Partei grenzenlos treu sind, in Broschüre heraus. Eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes fand jüngst im Verlag statt. Aus Anlass des 69. Gründungstages der TVRK stellte jüngst die Österreichische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zur TVRK das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un. Der große Genosse Kim Il-sung ist der ewige Führer unserer Partei und unseres Volkes ins Internet.